keep it real, keep it real, keep it real. Keep it real, keep it real. Keep it real, keep it real. Hey yo, hey yo, hey yo, what's my name? All the wheels are steel, he is. Watch it over a beer, cause you ain't nothing but a movie with expensive footage. That's the reason they gon' leave you with expensive bullets. Ain't none of y'all better than Locks. Have all of y'all dressed up in a suit, dead in a box. Me and my niggas get redder than Fox. Now I don't care if I love you, I still want head in the drop. Niggas running around talking that Y2K shit. Crackheads is still gon' want that gray shit. That's why I'ma always cop the yay quick. So I suggest all of y'all stay off J Dick. Too hard for MTV, not black enough for BET. Just let me be, give me all my royalty money and let me read. And I'ma have O's for six and halves for three. Our feet up, lay back, exhale. Put the heat up, no stress, no scale. No jail can keep us. Only case we catching out, it'd be a misdemeanor. Remember we used to hustle thinking life would cheat us. Not knowing if we struggle, life would treat us. Think on how mommy carried us, where life gon' leave us. Knowing if we get married, our wives gon' need us. If for one time, you can look into my mind. When I close my eye and remember them times. No gas, had a hot plate, heat our dinners. No cash, most nights ate sleep for dinner. Welfare and white man law, that life ain't easy. Only ones that's moving up was George and Weezy. All my sugar water babies who live in order was crazy. You keep it in the dark, I'ma speak it from the heart. Remember them days, living all days in doubt. Remember them days, thinking there's no way out. Remember them days, not knowing which way to route. It's all good now. Check it out, we in the house. Represent my man, DJ My Check from the Cheeky Check Fang, you know what I mean? Represent all the diggity decks. Represent all the 50 facts. Cheeky Deck, Fang, Berlin style. We gon' blow this tape up, you know what I mean? We're sold! You know, we do these things in Berlin like the millennium bullshit, you know what I mean? Represent all the English Berlin motherfuckers, you know what I mean? Mr. My Check on the way to wax thing. We gon' do all the flex for the chicken back, man. You know what I mean? Check it out. The perseverance of a rebel, I drop heavier levels, is unseen or heard. A king with words, can't knock the hustle, but I seen street dreams deferred. Dark spots in my mind where the scene occurred. Some say I'm too deep, I'm in too deep with sleep. Through me, Muhammad will forever speak. Greet brothers with handshakes on ghetto landscapes, where a man is determined by how much a man makes. Pop cognacs and spit old raps with young cats with cigarettes in their ear. Licorice stay appear under the FUBU is a guru. That's untapped. Wanna be in the rat race, but ain't ran one lap. Ran so far from the streets that you can't come back. You trippin' with nowhere to unpack, forgot that. Rap, some can feel. And you know, yes you know. This is rap for real, some can feel. And you know, yes you know. This is rap for real, some can feel. Hey, this is rap. Hey, this is rap for yeah. Real. And you know, yes you know. One, this is rap for the black people. In front of 2-inch glass, from A-Rives, I order fries. Inspiration when I write, I see my daughter's eyes. I'm the truth. Across the table from corporate lies, immortalized by the realness I bring to it. If revolution had a movie, I'd be theme music. My music can either fight, fuck a dream to it. My life is one big rhyme, I tried to scheme through it. Through my shell, never knew what the divine to bring through it. I'd be lying if I said I didn't want millions. More than money saved, I wanna save children. Dealing with alcoholism and Afrocentricity. A complex man drawn off of simplicity. Reality is frisking me. This industry will make you lose intensity. The common sense in me remembers the basement. I'm Morpheus in this hip-hop matrix, exposing fake shit. And you know, yes you know. This is rap for real, one, so two. Feel. And you know, yes you know. This is rap for the black people. Dreh Motor zu starten, denn es ist auf Weg zu jedem, die auf Regen in der Hip-Hop-Wüste warten. Zu wenig, zu gute Taten, scheiß auf Vater Morganas. Das ist ein realer Notfall und kein Fall virtueller Propaganda. Wir sind hier und nicht woanders, um die Optik zu durchschauen. Wenn Getäuschte nur so tun, als ob und auf leeren Versprechungen bauen. Dabei mentalen Besitz klauen, um zu sein, was sie nicht sind. Ihr habt sich in euch nicht der richtige Instinkt. Und der Style stinkt und bringt dazu keinen Sinn mit sich. Das ist sicherlich nicht in privater Ansicht, sondern amtlich. Hier Noten habt ihr Schicht und versteht nicht, warum ihr rückwärts geht. Dann fehlt euch Kreativität sowie Originalität. Gerät einer in den Teufel. Gleich schaut zu, wie er sich dreht. Aber um uns jetzt zu stoppen, dafür ist es leider ein Tick zu spät. Wer bewegt sich in der Realität? Für wen ist das ein Spiel? Jeden Tag steigen Spiele ein und aus wegen Seifenblasen auf den Öl. So eine Vitamin aus D, es fehlt viel an Protein. Wer hat das Serum mit der richtigen, richtigen Medizin? Hier die Reimdocs im Dienst, allzeit bereit und ohne weißen Kittel. Mit dem Allzweck rein weg das Infektionsmittel. Für die Reinigung von Verallgemeinerung der Tatsachen. Um das Schlechte nicht gut und das Gute nicht schlecht zu machen. Und wir sind jetzt die Bösen, nur weil irgendwelche schwachen, charakterlosen Flaschen GBZ nicht in den Griff bekommen. Und dann trotzdem nicht die Finger von lassen. Für schön, jeder hält sein Schicksal in eigenen Händen. Überlässt uns irgendwem, dann wird er das für dich beenden. Ja, ja, ja, ja. Tut, was ihr nicht lassen könnt, bis es so weit geht, dass niemand jemand anderem etwas gönnt. Dann könnte nämlich alles möglich sein, aber so wie es rausgeht, so kommt's auch wieder rein. Tut, was ihr nicht lassen könnt, bis es so weit geht, dass niemand jemand anderem etwas gönnt. Dann könnte nämlich alles möglich sein, aber so wie es rausgeht, so kommt's auch wieder rein. Seine Majestät König Harris, der erste von GBZ hängen. Wie nett ich bin, ist scheißegal, weil das kommt drauf an, wie fertig bin. Mein sechsten Sinn ist Gespür für Party, GBZ Faker und weiter. Jeder der MCs, DJs, Breaker und weiter. GBZ, Holika und Gras. Ich wünsche ich nur der Beste. Wenn ich Kukas einschätzen muss, weiß ich, dass ich richtig schätze. Ich bin Multitalent, bin der am längsten Tempel, was mich jeder kennt. Wie Clinton, bloß als GBZ-Präsident in meinem Kongress. Simon, Gus, der Kolschmann, aber natürlich ich schon mega. Wir beraten uns das locker mit Homeless Weed und ein paar Sechserträger. Wir nehmen uns das Privileg und werden einfach euch richten, weil es gibt so viele Ponys, die wack sind und dadurch Hip-Hop vernichten. Mein Flow ist vor euch wieder wild zum Support. La Familie, das sagten schon, ihr könnt nicht in den Club, denn ich kennt nicht das Passwort. Und damit, mein Sohn, haben sie eindeutig recht. Es gibt zu wenig gute MCs und zu viele probieren zu zünden und bleiben einfach schlecht. Tut, was ihr nicht lassen könnt, bis es so weit geht, dass niemand jemand anderem etwas gönnt. Dann könnte nämlich alles möglich sein, aber so wie es rausgeht, so kommt's auch wieder rein. Tut, was ihr nicht lassen könnt, bis es so weit geht, dass niemand jemand anderem etwas gönnt. Dann könnte nämlich alles möglich sein, aber so wie es rausgeht, so kommt's auch wieder rein. Tut, was ihr nicht lassen könnt, bis es so weit geht, dass niemand jemand anderem etwas gönnt. Dann könnte nämlich alles möglich sein, aber so wie es rausgeht, so kommt's auch wieder rein. Yeah. Yuri Yuri Ada, here's Harry, especially Felix Tetra-Roman, and we're up out of here with DJ Mod Tech for the Cheeky Check family. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Actually now I'm the artist, but hardcore my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame. Saw fiends shoot up and do lines of cocaine. Saw my close friend shot, flatlining my same. That depends, carry Mac-10s to practice my aim. On rooftops, tape CD covers the trees. Line a barrel up with your weak picture and squeeze. Street scriptures for lost souls in the crossroads. To the corner thugs hustling for cars that cost dough. To the big dogs living large, taking it light. Pushing big toys, getting nice. Join your life is what you make it. Suicide, few tried to take it. Belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. And of course, NAS are the letters that spell. Not like life or death. My rap, my poetry's deep, I never felt. Can't stop it. I I'll keep a secret and I won't chat it. I know you, no nobody can flap it. I'll be the love safe with the key to lock it. This the way you move your hips that does it for me. And your warm smile I make me love you honey. I love you more than me gold girl and me money. I want to take a woman and introduce you to my mommy. Because you give me Yeah, yes, y'allin', Jigga Man be ballin', leave chicks pigeon-toed, some of them be crawlin', get the best of you whenever I put my all in, have mommies callin' for the law, darlin', Jigga and Paulin', ass drop, coops with half the top, expose half my knot, nigga mad when I brag about the cash I got, but I'm used to not having a lot, I'm from the gutter and I ain't the type to ever chase your box, I'm the type to interior decorate the watch, I'm the type to sling, heavyweight on the block, in every state the clock, work jiggers to hurt, holla. Your lips are telling me yes, while you're kissing on my neck, making me feel so, should I stay? DJ Mars, so so clap on. Put your hands up, come on, come on. Put your hands up, come on, come on. Put your hands up, come on, come on. Put your hands up, hands up, hands up, hands up. All the ladies in the house got it going on. All the ladies in the house got it going on. All the ladies in the house got it going on. All the ladies in the house got it going on. Tell me what you like. Can you tell me what you like? Tell me what you like about him. Tell me what he does for you. Tell me what you like. Can you tell me what you like? Tell me what time for your mind. Show my boy, get your mind check on the next thing, you know what I mean? Keep flaps to represent. For the 96 to the 2000, we gon' blow it up like that. See my page. Yeah. Yo, I be the mic smoker, Puff Dro with Tony Toker. He be the beat breaker, the master peacemaker, making masterpieces, timeless works of art. Some of y'all might be afraid of what lurks in the dark, so by the wave of his hand and by the flick of his wrist, Tone brings things to light at the flick of a switch. Well respected, well connected, from Bushwick to Vegas, B-boy fanatic, dramatic on the crossfaders. All my people that love that real shit, they got love for Tone, cause he make them feel shit. All the DJs like to steal shit, but when we see him, they be fronting like it's love, knowing damn well they won't wanna be him. Tiny no Indian style, that's who be giving him style. It be the peacemaker, I'm the jewel of the wild. Gang to the star, old jug lock steady. Word to rock steady, better get your blocks ready. Tony Touch, the incredible DJ. The tables turned, reel it back one time. Okay, Tony Touch. It's so tremendous. The good stuff's right here. I seen you when you walked in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you wish it for. They go about it all wrong, only experts get it right. Some work a 9 to 5 to make money. Some cock that, aim that, and take money. How to rob was a warning, not a joke. Cause niggas in the hood is really tired of being broke. These cats quick to splurge on luxurious things. Then when we come through, they tuck chains and turn they rings. Diamonds, you bought that? They gon' take that. I'm chillin' on the corner with a dollar in my pocket. The D's drive by, tell my man's watch it. Shit is hard in the ghetto, but we still get by. We still get by. Every day I see the same old problems. Never gonna solve them, but I know if we keep on marching, one day we will rise. I'm tired of being broke, whoa, being locked down, ain't no joke. Running to one day to make a change, oh, why they speed on this wheeling. I'm tired of being broke, being locked down, ain't no joke. Running to one day to make a change, oh, why they speed on this wheeling. The noise DJ Wu-Tang and graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two cause a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, grip flyer. Put the stronghold on strict attire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Through compact disc, televised live folks. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Thick small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet with DJ Tomic. Making y'all drunk niggas vomit. Sling it to the hip-hop junkie. Country to country, mic cords swinging like monkeys. We live up for hip hop. Don't stop. We live up for hip hop. Hip hop. We live up for hip hop. Don't stop. We live up for hip hop. Stop. Yo, it's ich rap so oft, dass ich mal Kino kann das. Den Fehler front hast, in außen hart und innen Puss wie Melo Wanders. Ich hab ein Maul, das ich am Mikros anpass. Mag meine Schnippen, dicke Zitten, große Augen wie ein Fehlmanga. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Frau Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten Blankarsch. Bleib in harten Zeiten ziemlich standhaft. Ihr könnt essen so viele Worte, doch müsst wissen, da bin ich fies veranlagt. Schäber, Schäber, Twins mit Beats im Anschlag. Kurs ist der Typ, der nach dem Bad fragt und mit Edding eine Fliesen anmalt. Deine Tochter in Gesangskabinen lang macht. Aufgrund der Sweetheart auch immer angesagt bei Schlägermamas. Der vieles anfasst, was viele anmacht. Der viele Brandnarben, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Wanker. Der für die Blande heißt, der friedlich ansagt. Dass du ein voll korrekter Star bist, nie ehrlich, aber dein Ziel ist Standard. Und bis die Mucke mir den Wiesenrank hat, steh ich wie Peak 7 bei Burger King für Pommes auf Parisen antrag. Und wenn ein dieser Mann am Mikros rank hat, geht das Licht aus für alle anderen im Siedland. Yo, peace, ich lebe für Hip-Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip-Hop. Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip-Hop. Up in Kreuzberg, Germany, blood from Burgundy, brown blocks. Here we shine from the apple that rots, the battle rock. Mechanical shots, channel through a panel with cops. Soprano and bass, shell bombs, punk to the face. Chemical gas, we rock from the digital DAC. Material, stereo, universal and wax. Flooded with blast, I roll with a team, I'm back. Brooklyn arm cast, my brothers from the Allen Estate. Living hip-hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam green and we crop. Machinery pops, blood on the scene and we hot. Hip-hop, some we live for the serum and the drop. Hey, yo, mein Flow, mein Wissen erdacht, Wissen ist Macht. Was mich in Deutschland ankotzt, wenn jeder Spaß aus Rap und Wissenschaft macht. Hart, wenn dein Paps nach einem harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde wissen dich wenigstens öffentlich. Falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich ab. Doch wir planen am Tag, intervenieren bei Nacht. Rasieren deinen scheiß Arsch, desinfizieren mit Schnaps manchmal. Ganz andersrum, wie rasen wir mit Fastware. Doch wenn die zwei Dicken rappen, sind auf deinem Jam garantiert Toiletten leer. Was? Ihr wollt mich lieber Twins, mach mal ein Doppelbettler chronisch ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag. Bist du bloß am Set, weil dein Projekt Kohle steckt. Ich bin der, der Texte schreibt, mein Bruder, der Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht wir zwei Kohlflächen. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt meine Millionen essen. Ich lebe für Hip-Hop. Hip-Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip-Hop. On your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course, they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wear your pantyhose, sing the chorus, and it goes.